Erster Israel reiste mit seinem ganzen Haus los. Er kam nach Beerseba. Dort opferte er dem Gott seines Vaters Isaak. Zweiter Gott rief Jakob in der Nacht. Er sagte, Jakob, Jakob. Jakob antwortete, ich bin hier. Dritter Gott sagte, ich bin der Gott deines Vaters. Geh ohne Angst nach Ägypten. Dort mache ich deine Familie zu einem großen Volk. Vierter, ich gehe mit dir nach Ägypten. Ich bringe dich auch wieder zurück. Josef wird bei deinem Tod bei dir sein. Fünfter, Jakob verließ Beerseba. Seine Söhne setzten ihn auf die Wagen vom Pharao. Auch die Kinder und Frauen fuhren mit. Sechster, sie nahmen ihre Tiere und ihren Besitz aus Kanaan mit. So kamen Jakob und alle seine Verwandten nach Ägypten. Siebter, er brachte seine Söhne, Enkel, Töchter und Enkelinnen mit. Alle seine Nachkommen kamen mit ihm nach Ägypten. Achter, das sind die Namen der Kinder Israels, die nach Ägypten kamen. Ruben war der erste Sohn von Jakob. Neunter, die Söhne von Ruben waren Hanoch, Palu, Hezron und Karmi. Zehnter, die Söhne von Simeon waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Sol. Elfter, die Söhne von Levi waren Gerson, Kahat und Merari. Zwölfter, die Söhne von Juda waren Ger, Onan, Sela, Peres und Sera. Ger und Onan starben in Kanaan. Dreizehnter, die Söhne von Issachar waren Tola, Puffer, Job und Simron. Vierzehnter, die Söhne von Sebulon waren Seret, Ilon und Jale. Fünfzehnter, das sind die Söhne von Lea aus Mesopotamien. Insgesamt waren es 33 Personen mit der Tochter Dina. Sechzehnter, die Söhne von Gad waren Zaphon, Hagi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi und Areli. Siebzehnter, die Söhne von Asser waren Jimna, Jiswa, Jiswi und Bria. Ihre Schwester hieß Sera. Achtzehnter, das sind die Kinder von Silpa. Laban gab sie seiner Tochter Lea. Sie gebar Jakob 16 Kinder. Neunzehnter, die Söhne von Jakobs Frau Rahel waren Josef und Benjamin. Zwanzigster, Josef bekam in Ägypten 2 Söhne von Asnat. Sie hießen Manasse und Ephraim. 21. Die Söhne von Benjamin waren Bela, Becher, Aspel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim und Ard. 22. Das sind die Kinder von Rahel. Sie gebar Jakob insgesamt 14 Kinder. 23. Der Sohn von den Wahusim. 24. Die Söhne von Naphtali waren Jahzeel, Guni, Jeser und Silem. 25. Das sind die Kinder von Bilha. Laban gab sie seiner Tochter Rahel. Sie gebar Jakob 7 Kinder. 26. Insgesamt kamen 66 direkte Verwandte von Jakob nach Ägypten. Die Frauen der Söhne sind nicht mitgezählt. 27. Josef hatte 2 Söhne in Ägypten. Insgesamt waren 70 Personen aus Jakobs Familie in Ägypten. 28. Jakob schickte Juda zu Josef voraus. Juda sollte den Weg nach Gosen zeigen. Dann kamen sie dort an. 29. Josef machte seinen Wagen fertig. Er fuhr seinem Vater entgegen. Er umarmte seinen Vater und weinte lange. 30. Israel sagte zu Josef, jetzt kann ich sterben. Ich habe dich gesehen und du lebst noch. 31. Josef sprach zu seinen Brüdern. Er wollte zum Pharao gehen. Er wollte ihm von seiner Familie erzählen. 32. Er sagte, meine Familie hütet Schafe. Sie bringen ihre Tiere und alles mit, was sie haben. 33. Der Pharao wird euch rufen. Er wird fragen, was ist eure Arbeit? 34. Sagt ihm, wir sind Viehzüchter seit unserer Jugend. So dürft ihr in Gosen bleiben. Ägypter mögen keine Schafhirten.